Mit Rangstufen von ihm und Vergebung und Erbarmen, Allah ist allvergebend und barmherzig. Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun, zu jenen sagen sie, worin habt ihr euch befunden? Sie sagen, wir waren Unterdrückte im Land. Sie, die Engel, sagen, war Allahs Erde nicht weit, so dass ihr hättet darauf auswandern können? Jene aber, ihr Zufluchtsort, wird die Hölle sein und wie böse ist der Ausgang. Ja, sich selbst Unrecht tun, mit sich selbst Wohl machen, ist nämlich, dass man die Gnaden, die Allah einem gegeben hat, alle Gnaden, die es da so gibt, dass man diese nicht benutzt, um ihn anzubeten, um sich für Allahs Weg einzusetzen, ja, für die Ibadah Allahs. Ausgenommen von diesem Urteil über sie, dass ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ausgenommen die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern, die keine Möglichkeit haben auszuwandern und auf dem Weg nicht rechtgeleitet sind. Jenen wird Allah vielleicht verzeihen, Allah ist allverzeihend und allvergebend. Ja, und dieses vielleicht ist mit Bezug auf Allah immer als bestimmt zu deuten, also jenen wird Allah bestimmt verzeihen. Wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viele Zufluchtsstätten und Wohlstand finden. Und wer sein Haus auswandern zu Allah und seinem Gesandten verlässt und den hierauf der Tod erfasst, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn zu geben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Das heißt also, wenn jemand einen Schritt Richtung gute Tat tut und es vielleicht dann gar nicht schafft, das wirklich zu vollbringen, nur weil er auf dem Weg war, dies zu tun, Allah sagt, er wird so belohnt, als ob er es erreicht hätte. Und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzukürzen, wenn ihr befürchtet, diejenigen, die ungläubig sind, könnten euch überfallen. Die Ungläubigen sind euch ja ein deutlicher Feind. Das ist wieder hier im Kriegsgeschehen, wenn also ein Überfall vermutet wird von der feindlichen Armee, dann wird mir hier nicht gesagt, dann lasst das Gebet, nein, sondern ihr müsst beten, aber es ist okay, es ist in Ordnung, das Gebet abzuwandeln. Hier wird das Kürzen angesprochen, dass das Gebet gekürzt werden kann. Und dann heißt es, und wenn du unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen, doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Wenn sie, die Betenden, sich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Ja, also ihr seht, das ist eine ganz andere, abgewandelte Art, das Gebet zu verrichten. Und wir sehen hier auch die Wichtigkeit vom gemeinschaftlichen Gebet, dass selbst im Kriegszustand, im Zustand der Furcht vor dem Feind, wird hier das Gebet verrichtet, zwar in Gruppen, eine Gruppe steht mit den Waffen bereit und bewacht und die wechseln sich dann ab und beten trotzdem dann irgendwo alle gemeinschaftlich. Und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen und sie sollen dann auch mit dir beten. Doch sollen sie auf der Hut sein und ihre Waffen nehmen. Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst, so dass sie auf einmal über euch herfallen können. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffen abzulegen, aber seid auf der Hut. Gewiss, Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. Wenn ihr das Gebet vollzogen habt, dann gedenkt Allahs, stehend, sitzend und auf der Seite liegend. Wenn ihr in Ruhe seid, dann verrichtet das Gebet, wie üblich. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Ja, also im ganzen Leben, in Furcht sowieso noch mehr, aber auch in Ruhezeiten. In Zeiten der Schwierigkeit, in Zeiten des Friedens, in Zeiten des Wohlergehens, zu allen Zeiten Allahs gedenken, ob sitzend, stehend, gehend, ja in allen Lebensumständen diese Verbindung zu Allah nicht durchtrennt werden lassen und Allahs immer eingedenk sein. Und das Gebet wird hier mit zeitlicher Einhaltung uns erwähnt. Das heißt, das Einhalten der Zeiten des Gebetes gehört auch, ist ein wichtiger Bestandteil des Gebets als solches. Und lasst nicht nach, das Volk der feindlichen Ungläubigen zu suchen. Wenn ihr zu leiden habt, so haben sie zu leiden, wie ihr. Ihr aber habt von Allah zu erhoffen, was sie nicht zu erhoffen haben. Und Allah ist allwissend und allweise. Ja, das ist eine ganz große Aussage hier, dass die sich für das Diesseits abmühen und arbeiten und was erreichen wollen, die ermüden sich ja auch, die strengen sich ja auch an, die müssen ja bestimmt auch hier und da Opfer bringen. Wenn wir aber für das Jenseits arbeiten, indem wir nämlich den Dien unterstützen oder eine wertvolle Tat tun, eine gute Tat tun, dann warum werden wir dabei so schnell müde? Ja, wenn doch Anstrengung sowieso in allen Dingen von uns gefordert ist. Egal, wo wir Erfolg suchen, ob Diesseits oder Jenseits oder ob wir das Diesseits nutzen, um das Jenseits, um dort im Jenseits Erfolg zu finden, ohne Anstrengung, ohne Bemühung gibt es doch keinen Weg, der zum Erfolg führt. Warum tun wir Dinge, die das Diesseits ausschließlich betreffen, mit vollstem Elan und voller Qualität? Ja, schaut euch die Warenhäuser an, schaut euch die Produktion an, schaut euch die, verschiedenen Dinge an, die angeboten werden. Alle aufs Feinste geschliffen und es gibt Qualität und es gibt, ja, es gibt Angebote. Doch wenn man dann sich umdreht und die Dinge anschaut, die den Dien weiterbringen sollen, wie Institutionen, wie Moscheen, wie auch was auch immer, dann leider sehen wir oft nicht so einen, nicht so einen Anspruch an Qualität und auch nicht leider ein solches Angebot an Qualität, wie es vielleicht in anderen Dingen zu finden ist. Ja, und das kommt von unserer eigenen Bemühung und unserem eigenen Einsatz. Gewiss, wir haben dir das Buch mit der Wahrheit herabgesandt, damit du zwischen den Menschen richtest aufgrund dessen, was Allah dir gezeigt hat. So sei kein Verfechter für die Verräter. Und bitte Allah um Vergebung. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und streite nicht zur Verteidigung derer, die sich selbst betrügen. Allah liebt nicht, wer ein Verräter und Sünder ist. Sie verbergen sich vor den Menschen, verbergen sich jedoch nicht vor Allah, wo er doch bei ihnen ist, wenn sie an Worten aushecken, womit er nicht zufrieden ist. Allah umfasst, was sie tun. Ihr da seid es doch, die ihr im diesseitigen Leben zu ihrer Verteidigung gestritten habt. Aber wer wird am Tag der Auferstehung mit Allah zu ihrer Verteidigung streiten und wer wird dann ihr Sachwalter sein? Und wer etwas Böses tut oder sich selbst Unrecht zufügt und hierauf Allah um Vergebung bittet, wird Allah allvergebend und barmherzig finden. Und wer eine Sünde begeht, begeht sie nur gegen sich selbst. Allah ist allwissend und allweise. Und wer eine Verfehlung oder eine Sünde begeht und sie hierauf einen Unschuldigen vorwirft, der lädt damit Verleumdung und deutliche Sünde auf sich. Ja, also selbst etwas an Verbrechen oder an einer Schuld tragen und das auf andere schieben, andere verleumden, das ist bei Allah ein großes Unrecht. Und diese ganzen Ayat, die wir jetzt gerade gelesen haben, die sind auch bei einem bestimmten Vorfall herabgesandt worden, der davor liegt. Und wenn nicht Allahs Huld gegen dich und sein Erbarmen gewesen wären, hätte ein Teil von ihnen wahrlich vorgehabt, dich in die Irre zu führen. Aber sie führen nur sich selbst in die Irre und fügen dir keinerlei Schaden zu. Allah hat auf dich das Buch und die Weisheit herabgesandt und dich gelehrt, was du vorher nicht wusstest, und Allahs Huld gegen dich ist groß. Nichts Gutes ist in vielen ihrer vertraulichen Gespräche, außer derer, die Almosen, Rechtes oder Aussöhnung unter den Menschen befehlen. Und wer dies im Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden wir großartigen Lohn geben. Also in den meisten ihrer vertraulichen Gespräche, ja, das Flüstern und sich geheim bereden und andere ausschließen und dabei geheim Flüstereien und ja, so eine Art von geheime Unterredungen führen, nichts Gutes ist in vielen ihrer vertraulichen Gespräche. Ja, und Ausnahme ist, wenn man sich geheim verabredet, jemand Almosen zu geben, das sollen nicht alle mitbekommen, das soll nicht überall verbreitet werden. Oder man will eine Aussöhnung schaffen und will nicht vor allen Leuten bloßstellen. Ja, man will Islah schaffen und will das nicht vor allen Leuten besprechen, weil das ja vielleicht jemand verletzen könnte, das ist dann in Ordnung. Aber wenn man sich ansonsten vertraulich bespricht, flüstert, miteinander flüstert und andere dabei ausschließt, dann ist da an sich allgemeine Grund ist hier, ist nichts Gutes darin. Und die Ausnahmen wurden uns genannt. Also wieder das Maßgebliche ist eigentlich dann die Absicht. Ja, und das ist vor allem, sollten wir wirklich darauf achten, dass es wirklich eine Charakter, ein Benehmen auch das da sein muss, wenn man mit anderen sitzt, in einer gemeinschaftlichen Sitzung, Besprechung, was auch immer, und andere Menschen sind dabei und auf einmal fangen zwei an, sich auf einmal zu tuscheln miteinander oder zu flüstern oder sogar vielleicht Augenzeichen zu machen. Ja, das ist eine Sache, die Allah missfällt. Es verletzt vor allem die anderen, die sich vielleicht ausgeschlossen fühlen und sich fragen vielleicht, warum werden wir ausgeschlossen, und das soll einfach vermieden werden und deswegen solch ein Benehmen soll genauso auch vermieden werden. Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einen anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren, den er sich zugekehrt hat und in der Hölle aussetzen und ihn der Hölle aussetzen, und wie böse ist der Ausgang. Ja, und wer sich also von Allahs und den Gehorsam des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und den Weg der Gläubigen allgemein abwendet, den geraden Weg verlässt und andere Wege bevorzugt, dem wird Allah die Wege, die zum Ungehorsam führen, leicht machen. Ja, den lässt Allah dann auch gehen. Aber der Ausgang für diesen wird bitter und böse sein. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Ja, Schirk wird nicht vergeben, außer wer Allah um Vergebung bittet. Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Ja, und wem will Allah vergeben? Der ihn um Vergebung bittet. Ja, aber natürlich darüber hinaus ist auch der Wille Allahs alleine maßgeblich. Wer Allah etwas beigesellt, der ist fürwahr weit abgeirrt. Sie rufen außer ihm nur weibliche Gottheiten an. Ja, das war die Praxis der Araber, der Jahiliyyah, dass sie den Götzen, den Gottheiten weibliche Namen gaben und sie als Töchter Allahs beschrieben und andere Freveltaten. Und sie rufen nur einen rebellischen Satan an. Ja, Shaitan. Allah verfluchte ihn. Wen? Shaitan. Und er sagte, ich werde von deinen Dienern ganz gewiss einen festgesetzten Anteil nehmen. Also Shaitan sprach, ich werde von deinen Dienern ganz gewiss einen festgesetzten Anteil nehmen. Wie? Und ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen. Also jetzt kommt diese Praxis von Shaitan. Wie führt er die Menschen in die Irre? Ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen. Oder wie wird er einen Anteil von den Menschen nehmen? Er wird sie gewiss in die Irre führen und ganz gewiss in ihnen Wünsche erwecken und ihnen ganz gewiss befehlen. Und da werden sie ganz gewiss die Ohren des Viehs abschneiden. Das war eine Praxis unter den Arabern wieder, der Jahiliyyah. Das pflegten sie zu tun, die Tiere so zu kennzeichnen. Also das Tier wird natürlich normal geboren mit gesunden Ohren und dann pflegten sie die so einzuschneiden oder abzuschneiden. Wahrlich, ich werde ihnen befehlen und da werden sie ganz gewiss Allahs Schöpfung ändern. Wer sich den Shaitan außer Allah zum Schutzherrn nimmt, der hat fürwahr einen offenkundigen Verlust erlitten. Also, was lernen wir über die Taktiken des Shaitans? Er lässt erstmal den Weg verlieren, führt in die Irre. Durch Verführung, durch Weglocken, durch Ablenkung. Ja, das sind verschiedenste Arten und Weisen. Dann erweckt er Wünsche in einem, lange Hoffnungen. Wenn das und das ist, wenn ich das und das kriegen könnte, wenn ich das und das erst hätte, dann werde ich vielleicht fromm. Ja, Wünsche erwecken, Hoffnungen, lange Pläne. Dann ruft er zum offenen Ungehorsam. Dann ruft er vor allem auch dazu, die Schöpfung Allahs zu verändern. Ja, so wie Allah etwas erschaffen hat, es so nicht zu lassen. Die Fitra zu verändern, die natürliche Veranlagung der Menschen zu verändern. Männer zu Frauen, Frauen zu Männern. Und das Ganze durcheinander. Ja, die Liste geht weiter. Ja, oder auch den eigenen Körper zu verunstalten. All das gehört zu diesen Taktiken des Shaitan. Er macht ihnen Versprechungen und erweckt in ihnen Wünsche, aber der Shaitan macht ihnen nur Versprechungen im Trug. Ja, also Allah beschreibt das jetzt auch nochmal. Versprechungen und Wünsche erwecken gehört zu den Taktiken Shaitans, aber diese Versprechungen sind nicht wahre Versprechen, sondern nur in Trug. Jene, ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein und sie werden aus ihr kein Entrinnen finden. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die werden wir in Gärten eingehen lassen, durchalt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allahs Versprechen ist in Wahrheit. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? Es geht weder nach euren Wünschen, noch nach den Wünschen der Leute der Schrift. Wer Böses tut, dem wird es vergolten und der findet für sich außer Allah weder Schutzherren noch Helfer. Ja, das ist eine sehr erschütternde Aussage von Allah, dass es geht nicht nach unseren Wünschen. Weder unsere, wir als Muslime sind angesprochen, und noch nach den Wünschen der Leute der Schrift, also der Yahud und der Nasara, der Juden und der Christen. Ja, das Paradies und die Zufriedenheit Allahs wird nicht mit Wunschdenken erreicht, sondern was ist das Gesetz, was ist das Prinzip? Wer sät, der erntet. Wer Böses tut, wird dementsprechend vergolten und wer Gutes tut, wird dementsprechend vergolten. Und Gut und Böse nach den Kriterien Allahs und nicht nach unseren eigenen Kriterien. Wer aber, sei es Mann oder Frau, etwas an rechtschaffenen Werken tut und dabei gläubig ist, ja, das hier sind die Kriterien von Allah, gläubig sein und Rechtschaffenes tun, jene werden in den Paradiesgarten eingehen und es wird ihnen nicht ein Dattelkerngrübchen Unrecht zugefügt. Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt, ja, also sich Allah vollkommen hingibt und dabei Gutes tut und dem Glaubensbekenntnis Ibrahims, a.s., folgt, als Anhänger des rechten Glaubens. Und Allah nahm sich Ibrahim zum Freund. Ja, der Freund Allahs, dem Weg Ibrahim a.s. folgen. Der Weg Ibrahim a.s. ist der Weg von Tawhid, dass er sich Allah alleine hingibt, Allah alleine anbetet und auf diesem Weg der Anbetung alles bereit war zurückzustellen. Jedes Opfer gebracht hat, was ein Mensch möglicherweise geben kann, seine Heimat verlassen hat, bereit war, seinen Sohn zu opfern, bereit war, sich selber dem Feuer auszuliefern, bereit war, mit den größten Tyrannen seiner Zeit vielleicht sein Leben zu riskieren, um Tawhid zu verbreiten. Ja, Opfer über Opfer über Opfer, vieles davon haben wir schon gelesen. Das ist der Weg von Ibrahim a.s. Ja, und wer ist besser als der, der solch einem Weg folgt? Und Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah umfasst alles. Sie fragen dich um Belehrung über die Frauen. Sag, Allah belehrt euch über sie und weiter lehrt er, was euch im Buch verlesen wird über die weiblichen Weisen, denen ihr nicht gebt, was ihnen vorgeschrieben ist. Ja, das sind die weiblichen Weisen, die am Anfang von Surat An-Nisa schon angesprochen wurden. Und hier wird weiter gesagt, denen ihr nicht gebt, was ihnen vorgeschrieben ist und die ihr zu heiraten begehrt. Und zwar begehrt ihr es, weil sie vermögend sind. Oder wenn man es anders liest, weil das begehrt ist mit zwei Bedeutungen zu lesen, ihr begehrt sie zu heiraten oder ihr begehrt nicht sie zu heiraten. Ja, da muss man nochmal im Detail drauf eingehen, inshallah. Hier soweit, dass ihr das nur versteht. Und ihr begehrt es nicht, lasst sie aber wegen ihrem Vermögen auch nicht andere heiraten. Ja, oder so ist es eine Art von Unrecht, das Allah hier abhalten will. Und die Schwachen unter den Kindern. Und dass ihr gegenüber den Weisen Gerechtigkeit wahrt. Und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Widersetzlichkeit oder Meidung befürchtet, so ist es keine Sünde für sie beide, sich in Frieden zu einigen. Denn friedliche Einigung ist besser. وَالصُلْحُ خَيْرٌ. Aber wo ist das Problem? Und die Seelen sind der Habsucht zugänglich. Ja, die Herzen sind eng, man gibt nicht gern ab von seinen Rechten. Mit Sulh, friedlicher Einigung, ist hier also gemeint, dass um die Einigung zu erreichen, ist es keine Sünde, also Allah sagt, das ist okay, das ist in Ordnung, dass man hier und da von den eigenen Rechten abgibt, verzichtet, um die Einigung dadurch zu erreichen. Ja, und Einigung ist ja nur möglich, wenn beide Parteien, manchmal auch eine mehr als die andere, von ihrem Recht Verzicht übt und abgibt, um ein größeres, übergeordnetes Wohl zu erreichen. Das heißt also, wenn es besser ist, nicht alleine zu leben und es möglich ist, auf weniger Rechten verbleibend zusammenzubleiben, dann soll man das tun. Aber, wie Allah hier sagt, das Problem ist, die Herzen sind eng. Warum soll ich abgeben? Warum soll ich klein beigeben? Ja, warum? Weil ein größeres Wohl damit erreicht und erhalten bleibt. Die Einigung ist nun mal etwas, was erreicht werden will. Und zwar durch bestimmte Wege erreicht werden will. Was ist dann also die Lösung? Wie kann man Sulh und Einigung erreichen? Durch Großmut und Großzügigkeit und Weite des Herzens. Und was heißt es dann noch? Und Ihsan und Taqwa. Ja, es heißt, doch wenn ihr wohltätig seid und gottesfürchtig, so ist Allah dessen, was ihr tut, gewiss kundig. وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحٌّ. Schuh ist diese Enge des Herzens, die Habsucht. وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Und wenn ihr تُحْسِنُوا, Ihsan macht, وَتَتَّقُوا und Taqwa habt, فَإِنَّ اللَّهَ, dann gewiss, Allah ist dessen, was ihr tut, gewiss kundig. Und das ist leider auch so, dass dort, wo man Liebe und Aufmerksamkeit bekommt, ist alles in Ordnung. Da tut man auch gerne Gutes und reagiert man auch gerne schön, auf eine schöne Art und Weise und tut seine Pflichten und Verantwortlichkeiten mit Freude. Problematisch wird es dann dort, wo man vielleicht Abwendung, Meidung, vielleicht sogar eine Art von Vernachlässigung zu erdulden hat. Ja? Was dann oft passiert ist, dass man sogar die Dinge, die in der Verantwortung in der eigenen Verantwortung liegen, ja, das sollte man eigentlich tun, das müsste man eigentlich tun, dass man dann sogar die liegen lässt und sagt, nee, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ja, weil ich bekomme ja nichts, deswegen, jetzt gebe ich auch gar nichts mehr von mir, ich bemühe mich überhaupt nicht mehr, ich schade mir sogar in den Dingen, die mir vielleicht gut tun würden, ja, wie dieses Phänomen, dass man sich vielleicht nicht mal mehr selber pflegt und selber auf sich Acht gibt, weil man sagt, ach, nützt sowieso nichts und diese, ja, sehr klägliche Stimmung dann leider zum Opfer fällt. Und die Umstände sind natürlich sehr, sehr verschieden. Ja, und das ist hier genau, was angesprochen ist, dass nein, man soll ja für Allah tun. Was ist nochmal Ihsan? Dass man für Allah tut, dass man Taqwa hat, dass man weiß, dass man zu ihm zurückkehrt, dass die Verantwortlichkeiten, die man erfüllt, trotz allem erfüllt, dass sie von Allah gesehen und auch belohnt, irgendwann belohnt werden. Und wenn ihr werdet zwischen den Frauen nicht gerecht handeln können, auch wenn ihr danach trachtet. Aber neigt nicht gänzlich von einer weg zu der anderen, so dass ihr sie gleichsam in der Schwebe lasst. Ja, hier ist die Mehrehe angesprochen und die Gerechtigkeit in der Mehrehe angesprochen. Der Mann soll sein Äußerstes versuchen, gerecht zu sein. Ja, aber natürlich bis zu einem gewissen Grad geht das und ab einem gewissen Grad geht das vielleicht dann nicht, weil die Zuneigungen vielleicht nicht gleich verteilt sind, wie auch immer. Und was hier halt geboten wird, das Nein, tut euer Äußerstes und auch wenn ihr es nicht ganz hundertprozentig schafft, heißt es nicht, dass ihr euch erlauben dürft, euch gänzlich von einer weg zur anderen zu neigen und der einen überhaupt keine Rechte mehr zu geben. Denn in der Ehe ist es nun mal nicht nur maßgeblich, was das Herz gerade möchte, sondern es gibt nun mal auch Pflichten und Rechte zu Pflichten nachzukommen und Allah wird euch danach fragen. Und wenn ihr es wieder gut macht und gottesfürchtig seid, gewiss, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Und wenn die beiden sich trennen, wird Allah jedem aus seiner Fülle bereichern. Allah ist allumfassend und allweise. Ja, jetzt hat also alles ist versucht worden, um die Einigung zu erreichen, Gerechtigkeit zu wahren, Taqwa wurde erinnert, Ihsan wurde erinnert. Ja, aber wenn trotz allem beide sich trennen, gut, wird Allah jeden aus seiner Fülle bereichern. Allah ist allumfassend und allweise. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und wir haben bereits denjenigen, denen wir vor euch die Schrift gegeben wurde und euch anbefohlen, fürchtet Allah. Wenn ihr aber ungläubig seid, gewiss, so gehört Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah ist unbedürftig und lobenswürdig. Ja, also wenn keiner ihn loben würde, er ist trotzdem des Lobes würdig. Und wenn keiner da ist, der ihn fürchtet, Allah ist unbedürftig und bedarf unserer nicht. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah genügt als Sachwalter. Wenn er will, lässt er euch vergehen, ihr Menschen, und bringt andere. Allah hat dazu die Macht. Subhanallah. Also wenn wir nicht gottesfürchtig sind, wenn wir wählen, dass ein anderer Weg uns mehr gefällt als der, der zu Allah führt, Allah kann uns einfach hinwegschaffen und andere an unsere Stelle bringen, mit denen er zufrieden ist und die mit ihm zufrieden sind. Wer immer die Belohnung des Diesseits will, so ist bei Allah die Belohnung des Diesseits und des Jenseits. Allah ist allhörend und allsehend. Ja, und das ist oft so, dass wir manchmal etwas Gutes tun, winzige kleine Tat an Gutem, und dann wollen wir direkt das Ergebnis davon sehen. Im Diesseits, jetzt, sofort. Und Allah erzieht uns das, Allah hat das, die Belohnung des Diesseits und des Jenseits. Und wir erfahren aus anderen Versen, die Belohnung des Jenseits ist weitaus besser als das, was Allah uns im Diesseits an Belohnung schon geben kann. Deswegen, manchmal muss man lange an einer Sache arbeiten, sich lange bemühen, einen langen Atem haben und geduldig ausharren. Und erst, vielleicht gibt Allah uns erst die Belohnung und das Ergebnis von einer Tat, vielleicht sogar erst im Jenseits. O, die ihr glaubt, seid Wahrer der Gerechtigkeit, Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder die Eltern und nächsten Verwandten sein sollte. Ob er, der Betreffende, reich oder arm ist, so steht Allah beiden näher. Darum folgt nicht der Neigung, dass ihr nicht gerecht handelt. Wenn ihr die Wahrheit verdreht oder euch davon abwendet, gewiss, so ist Allah dessen, was ihr tut, kundig. Ja, der Gläubige, der Mu'min, Muttaqi, Muhsin, der Gläubige, Gottesfürchtige, der Gutestuende ist ein aufmerksamer Mensch. Er tut keinem Unrecht, er unterstützt kein Unrecht, er gebietet kein Unrecht und wo er kann, steht er für die Gerechtigkeit ein, gebietet Gerechtigkeit, unterstützt Gerechtigkeit. Und das ist ein solches nachdrückliches Gebot und das geht so weit, dass sogar gegen einen selbst, gegen die Eltern, gegen die nächsten Verwandten dieses Gebot einzuhalten ist. Das heißt, selbst wenn die Eltern, deren Stellung unermesslich hoch ist im Islam, dass selbst wenn diese ein Unrecht tun sollten, was wirklich ein Unrecht ist und nicht nur nach den eigenen Kriterien selbst analysiertes Unrecht, sondern ein wirkliches und wahrhaftiges Unrecht ist, dann sollte man auch dieses, ja, wenn es geht, aufmerksam machen, wenn es sogar geht, versuchen zu einem Ende zu bringen und wenigstens davon sich lossprechen und damit nichts zu tun zu haben. Ja, wie zum Beispiel, manchmal kann das passieren, dass vor dir die Nächstverwandten vielleicht über einen anderen Verwandten Unrecht sprechen, ihn beschuldigen, ihn verleumden. Ja, dann ist dieses auf keinen Fall zu unterstützen und man darf nicht sagen, ja, weil das ja meine Eltern sind und die reden über einen Schwiegersohn oder gegen eine Schwiegertochter, die mir ja ferner ist als meine eigenen Eltern, deswegen wird das schon richtig sein. Nein, die Gerechtigkeit ist hier das absolute, ja, der absolute oberste Maßstab. Was aber auch natürlich wichtig ist, dass wenn man versucht, dies aus der Welt zu schaffen, dann natürlich, wenn vor dir Ältere sind, ältere Verwandte sind oder sogar vielleicht die Eltern sind, dann soll das natürlich auf die höflichste Art und Weise passieren. Und es ist absolut kein Freischein, sich schlecht zu benehmen oder die Grenzen zu übertreten, die Allah einem aufgegeben hat gegenüber Respektpersonen. O, die ihr glaubt! Glaubt an Allah und seinen Gesandten und das Buch, das er seinem Gesandten offenbart und die Schrift, die er zuvor herabgesandt hat. Ja, wir sagen, wir glauben ja. Allah sagt hier, o, die ihr glaubt, glaubt. Das heißt, erneuert euren Glauben, stärkt euren Glauben. Sünden schwächen den Iman. Wer Allah, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten und den jüngsten Tag verleugnet, der ist fürwahr weit abgeirrt. Ja, und nochmal mit der Gerechtigkeit. Ich meine, die Wichtigkeit von diesem Prinzip kann man nicht genug betonen. Wenn jeder von uns so handeln würde, dass er die Gerechtigkeit immer den obersten Rangordnung gibt, das ist die oberste Priorität, Gerechtigkeit muss gewahrt sein. Wenn jeder von uns so vorgehen würde, dann stellt euch mal diese Gesellschaft vor, diesen Frieden, diese Abschaffen von jeder Art von Unterdrückung vor, die dann in der Gesellschaft entstehen würde. Gewiss, diejenigen, die gläubig sind, hierauf ungläubig werden, hierauf wieder gläubig werden, hierauf wieder ungläubig werden und dann an Unglauben zunehmen. Es ist nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Verkünde den Heuchlern, dass es für sie schmerzhafte Strafe geben wird. Sie, die die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen, begehren sie etwa Macht bei ihnen zu finden? Gewiss, alle Macht gehört Allah. Er hat euch doch bereits im Buch offenbart. Wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen zusammen, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Sonst seid ihr ihnen gleich. Gewiss, Allah wird die Heuchler und die Ungläubigen alle in der Hölle versammeln. Allah bewahre uns. Ja, also in einer solchen Sitzung, in einer solchen Gesellschaft, wo sich aber Allahs Zeichen verleugnet und lustig gemacht wird, dort hat ein Gläubiger nicht zu sitzen. Ja, wenn ein anderes Gespräch stattfindet, dann darf er da wieder sitzen, das ist in Ordnung. Aber währenddessen, wo solch ein Gespräch, solch eine Art und Weise ungeheuerlicher Aussagen über unseren Dien, über die Zeichen unseres Dien, die Verse von Allah, sich lustig gemacht wird, dort ja, unterstützen wir das nicht mit unserer Anwesenheit. Das sind jetzt wieder die Heuchler, die euch gegenüber abwarten. Wenn euch ein entscheidender Sieg von Allah beschieden ist, sagen sie, sind wir nicht mit euch gewesen? Und wenn den Ungläubigen ein Sieg beschieden ist, sagen sie, haben wir uns nicht eure Angelegenheiten bemächtigt gehabt und die Gläubigen von euch abgehalten? Also wir hätten ja auch gegen euch kämpfen können, haben wir aber nicht. Ja, also deswegen, ja, wir sind euch auch nah. Aber Allah wird zwischen euch am Tag der Auferstehung richten und Allah wird den Ungläubigen keine Möglichkeit geben, gegen die Gläubigen vorzugehen. Gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch ist er es, der sie betrügt. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin, wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen und gedenken Allahs nur wenig. Ja, das sind alles hier Zeichen von Nifaq, ja, dass man sich ungern faul und schwerfällig zum Gebet begibt, eher gesehen werden will, als dass man Allah gedenkt. Das sind alles gefährliche Zeichen von dieser Krankheit, von Heuchelei, die Herzen befallen kann. Was sind sie noch? Dazwischen hin und her schwankend, weder zu diesen noch zu jenen gehörend. Ja, wie gesagt, weil je nachdem, wo sie den Vorteil für sich sehen, wo der Sieg gerade ist, dorthin neigen sie sich auch. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. Ja, und wir sehen hier auch immer wieder diese Unterschiedlichkeit und Widersprüchlichkeit von ihrem Inneren und ihrem Äußeren. Ja, auch ein großes Zeichen von Nifaq. Oder ihr glaubt, nehmt nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren. Wollt ihr denn Allah eine offenkundige Handhabe gegen euch liefern? Gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Höllenfeuers befinden und du wirst für sie keinen Helfer finden. Ja, also die werden quasi noch schlimmer bestraft als die normalen, in Anführungsstrichen, Ungläubigen, ja, weil sie halt diesen Betrug noch zusätzlich leisteten und der unterste Grund des Höllenfeuers wird ihre Heimstätte sein. Ausgenommen diejenigen, die bereuen und verbessern und an Allah festhalten und ihre Religion aufrichtig für Allah ausüben. Jene werden mit den Gläubigen sein und Allah wird den Gläubigen großartigen Lohn geben. Ja, das ist also der Ausweg aus dieser Krankheit, die Heilung dieser Krankheit. Und wir alle müssen diese Medizin nehmen, ja, bereuen, verbessern, an Allah festhalten, aufrichtig die Religion für Allah ausüben. Ja, und das wird dann Allah auch dementsprechend belohnen. Ja, das heißt also, und welcher Mensch kann schon behaupten, er wäre frei von allen Zeichen des Nifaqs? Deswegen jeder von uns leidet mehr und weniger darunter. Und die Lösung wird also in diesem Vers angeboten. Und jeder von uns, wie gesagt, sollte diesen Weg der Lösung, des Zurückkehrens zu Allah auch einschlagen. Warum sollte Allah euch strafen, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Allah ist dankbar und allwissend. Ja, wenn Allah sagt für sich dankbar, dann bedeutet das, er erkennt die Taten, die wir tun, an. Das Anerkennen Allahs. Dass ja, wir haben was Gutes. Und das ist eine unglaubliche Gnade Allahs, dass er unsere Taten so überhaupt akzeptiert und anerkennt und sie auch noch belohnt. Und Allah sagt hier, wenn ihr dankbar und gläubig seid, ja, das gilt es dann also zu tun. Dankbar und Dankbarkeit und Glauben. Diese zwei Dinge tun was? Warum sollte Allah euch strafen? Ja, die verhindern die Strafe Allahs, wenn was ist, die Herzen dankbar Allah ergeben sind und wahre Glauben vorhanden ist. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته